Er hat quasi diese Traumakritik nochmal so ein bisschen anhand des Beispiels der sogenannten kollektiven deutschen Kriegstraumatisierung so verdeutlichen oder so, oder versuchen irgendwie das daran zu zeigen, weil dieser Topos gewinnt halt so medial und auch in so psychologischer Forschung halt so zunehmend an Popularität oder hat es auch schon eine Weile, aber so in den letzten Jahren ist da so eine Tendenz zu verzeichnen und daran versuche ich halt nochmal zu zeigen, so wie dieses entkontextualisierte Verständnis von Trauma, was wir hier gerade schon so angeschnitten haben sozusagen, wie sich das darin widerspiegelt. Erstmal so die Frage, kollektives Trauma, was ist das? Oder was soll das sein? Ich finde halt bei dem Begriff kollektiven Trauma, wenn man den verwendet, gibt es da halt so verschiedene Probleme oder ich würde sagen, da gibt es so aus meiner Sicht so vier zentrale Probleme. Und das erste Problem liegt erstmal so in dieser individualpsychologischen Anwendung von Begriffen so auf gesamtgesellschaftliche Phänomene. Also da steckt so ein bisschen diese Gefahr dahinter, so eine Masse zu beseelen und dieser Masse dann sozusagen so eine Art Wesen zuzusprechen, also quasi eine eigene Psyche, die sich in dieser Gesellschaft irgendwie wiederfindet und die dann wiederum verschiedenen psychischen Prozessen unterliegt, sowas wie eben Unbewusstes und solche ganzen Geschichten. Das steckt da immer so ein bisschen drin. Und zum anderen wird dadurch halt abstrahiert von so konkreten gesellschaftlichen Bedingungen, wie sie halt den jeweiligen Subjekten, die sich in so einer Gesellschaft quasi bewegen, gegeben sind. Das zweite Problem, was ich sehe, ist so ein bisschen diese Postulierung von so einem einfachen Ursache-Wirkungszusammenhang. Also wenn man sagt zum Beispiel, ja, der Zweite Weltkrieg hat die ganze deutsche Gesellschaft traumatisiert zum Beispiel, dann wird da drin so ein bisschen in dem Duktus, wie das in der Traumadefinition im Sinne einer PTBS und so verstanden wird, wird Krieg zu so einem scheinbar neutralen Auslösefaktor. Also dem sozusagen, da alle Subjekte irgendwie gleichermaßen unterliegen und es folgt so einer deterministischen Eigenlogik. Und das Problem sehe ich da halt so sehr zentral. Das dritte Problem ist, dass es so eine sehr inflationäre Begriffsverwendung von Trauma gibt, meines Erachtens nach. Also insbesondere, wenn irgendwie über gesellschaftliche Phänomene geredet wird. Das reicht halt von Trauma im Sinne von einer klinischen Definition der PTBS, wie sie halt zum Beispiel im ICD-10 oder so vorliegt, bis hin zu einfach dem Ausdruck gewaltvoller Ereignisse, die irgendwie sich in einem gesellschaftlichen Rahmen abspielen. Aber dazu gehört dann sowas wie Kriege oder auch sowas wie Katastrophen, zum Beispiel so Fukushima oder so. Das ist auch sozusagen ein traumaauslösendes Gesamtereignis. Und ich glaube halt aber, dass Trauma sozusagen in dem Kontext, wenn es so um gesellschaftliche Dinge geht, quasi eine Funktion im Diskurs erfüllt, nämlich weil das so als Synonym für das Ausdruck von Leiden steht, unter eben extremen gesellschaftlichen Bedingungen und damit halt ganz stark verknüpft ist mit der Frage nach der Legitimierung oder Delegitimierung von Opferschaft. Und dem Ganzen liegt sozusagen so eine scheinbare Grundannahme drin enthalten, weil Opferschaft halt sozusagen sehr stark mit Moral irgendwie verknüpft ist, dass sich quasi Opferschaft und Täterinnenschaft scheinbar ausschließen. Das sind so zwei sich ausschließende Kategorien. Wenn ich Opfer bin, kann ich keine Täterin sein, zum Beispiel. Und als viertes Problem so diese Abstraktion von Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Positionen. Also durchaus sind zum Beispiel im Krieg TäterInnen und Opfer durch das gleiche Ereignis in irgendeiner Art und Weise geprägt, aber das birgt sozusagen für diese jeweiligen Personen, die daran beteiligt sind, ja radikal unterschiedliche Bedeutung und Handlungsmöglichkeiten. Und so kommt es halt zustande, dass bei diesem Ereignis Krieg halt eben im Endeffekt auch Soldaten oder Soldatinnen zu Opfern werden können, wenn sie andere Menschen erschießen, wenn wir sozusagen dieses Traumakonzept so in dieser Art und Weise darauf anwenden. Ich sage mal kurz so ein paar Dinge zu dem sogenannten deutschen Opferdiskurs oder dem Diskurs um deutsche Opferschaft. Das ist so ein sehr, sehr breites Feld. Ich kann das jetzt echt nur so in Zügen anreißen, sonst können wir es vielleicht nachher in der Diskussion irgendwie nochmal vertiefen. Aber im Prinzip lässt sich quasi seit 1945 diskursiv ja quasi die Reklamation der deutschen Opferschaft unter dem Faschismus verzeichnen. Und die funktioniert so ein bisschen nach so einem Dämonisierungsprinzip. Also es gibt so eine Art Gegenüberstellung. Es gibt quasi die Nazis oder Hitler, das sind sozusagen die Täter bzw. der Täter. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen das deutsche Volk oder die normale deutsche Bevölkerung und die sind das Opfer. Und das Ganze unterliegt so einer Art Verführungstheorie, also die ist ja auch sehr populär, so nach dem Motto, okay, Hitler hat das deutsche Volk verführt. Damit werden sozusagen die eigentlichen NS-TäterInnen wiederum zu Opfern ihrer eigenen Täterinnenschaft. Ja, das könnte man im Prinzip kurz so zusammenfassen. Und das hat diverseste Erscheinungsformen, sowohl literarisch als auch in Filmen oder wie auch immer, aber ich dekliniere das mal ganz kurz anhand von so zwei Beispielen durch. Also es gab so im März 2013 gab es eine sehr begeisterte Resonanz auf das inszenierte Medienspektakel Unsere Mütter, Unsere Väter. Das wurde in allen möglichen deutschen Medien von oben bis unten durchgelobt, als sozusagen die endlich wirklich wahre historische Darstellung, wie das so war im Krieg und so. So dieser Dreiteiler erzählt so ein bisschen diese Geschichte. Also es war eine Kooperation von ZDF und ORF, also quasi Österreich und Deutschland. Die Geschichte von so vier ganz normalen deutschen Freundinnen während des Zweiten Weltkrieges, so von denen gehen drei an die Ostfront. Und im Prinzip wird es in der Darstellung so, oder sagen wir mal so, da sind solche Identifizierungsangebote drin, dass im Endeffekt quasi alle so ein bisschen als Opfer des Geschehens des Krieges aus der Sache rausgehen. Also sie betätigen sich da drin unter Umständen auch als Täter, also so, sie fungieren als Soldaten, sie erschießen Menschen. Die eine Person zum Beispiel verrät als Lazarettschwester eine jüdische Ärztin, aber in der Art und Weise der Darstellung erscheinen sie danach trotzdem halt als Opfer sozusagen ihrer eigenen Täterschaft, also quasi Opfer der deutschen Gewissenhaftigkeit, dass sie die jüdische Ärztin verraten musste. Und im Kontrast dazu werden halt interessanterweise, ich würde mal sagen, so im Goebbelschen Propagandastil, wenn man das so ein bisschen polarisiert, die polnischen Soldaten und Partisanen halt als die wahren Antisemiten gezeichnet. Also es gibt sozusagen dann eine Figur in dem Film, die zu den Partisanen überläuft, weil diese Person selber jüdisch ist oder ihr sozusagen das Jüdischsein zugesprochen wird. Und die erlebt dann sozusagen Antisemitismus in den Reihen der polnischen Partisanen. Und zwar, das ist dann so die krude und rohe und wahre Form des Antisemitismus, wohingegen sozusagen vorher in diesem anderen deutschen Kontext ist Antisemitismus immer nur so eine Form von Befehlsausführung. Genau, also ich fand es halt sehr spannend, weil diese mediale Rezeption von diesem Mediending war extrem krass. Also das haben ungefähr 9% der deutschen Bevölkerung geguckt, offenkundig, also gemessen an den Einschaltquoten. Und wie gesagt, mich hat damals halt diese mediale, also wie das halt medial stilisiert wurde, schon im Vorfeld, hat mich das irgendwie damals die ganze Zeit so angesprungen. Und da im Anschluss zum Beispiel gab es so eine sehr passende Talkshow mit Markus Lanz. Da fallen dann solche Sätze wie, also man muss das auf der Zunge zergehen lassen, all die Überlebenden der DDR, die ja sozusagen noch viel länger unter der Nazizeit gelitten haben. Das wird dann da so wird dann halt, also das ist sozusagen das Resümee aus diesem Film, ja. Dann geht das weiter, dieser Film erinnert mich an die größte Unterlassungssünde meines Lebens. Immer wieder hat mir mein Großvater von dem Grauen erzählt, das er auf dem Russlandfeldzug erlebt hat. Trotzdem habe ich es niemals aufgeschrieben. Unsere Generation hat sich auch schuldig gemacht, weil wir haben es nämlich versäumt zu fragen, was der Krieg mit unseren Großeltern gemacht hat. Und das finde ich halt dahingehend sehr interessant, dass er sich nicht die Frage stellt oder nicht auch die Frage stellt, was haben unsere Großeltern eigentlich im Krieg gemacht? Sondern die Frage wird gestellt als, was hat der Krieg eigentlich mit unseren Großeltern gemacht? Und ich finde das jetzt keine total irrelevante Frage, aber es ist halt spannend, dass das sozusagen das Fazit ist, was er aus diesem Film zieht. Ja? So eine ähnliche Erscheinung ist meines Erachtens nach so dieser Bestseller-Roman oder dieses Bestseller-Buch, so pseudowissenschaftliches Buch der Journalistin Sabine Bode, ist von 2004, also eh schon so 10 Jahre alt. Das heißt, die vergessene Generation, die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Darin proklamiert sie so ein bisschen dieses Ding von, okay, da gibt es sozusagen diese ganzen Kriegserlebnisse und das wirkt auch auf die nächsten Generationen sich aus und darüber durfte ja nie geredet werden. Also sie spricht sozusagen in dem Buch von der Traumatisierung einer ganzen Generation, also da wird auch nicht differenziert, manche Leute sind da vielleicht mehr von betroffen als andere oder so, durch Flucht, Bombardierung, Hunger und so weiter auf deutscher Seite. Und dann sagt sie, durch die Dominanz jüdischer Opferperspektiven in der Öffentlichkeit nach 1945 sei den Deutschen das kulturelle Feld geraubt worden, um die leidvollen Erlebnisse aufzuarbeiten. Und die Überdosis NS-Geschichte habe zu einer Verdrängung der Gefühle seitens der deutschen Zeitzeuginnen geführt, welche anschließend an nachfolgende Generationen vererbt worden wären. Und diese führten bei den Kindern und Enkelinnen also Enkelin, sag sie nicht, zu psychischem Leiden, wie beispielsweise einer Identitätsstörung. Und das schließt sie daraus, dass es in Deutschland ein mangelndes Nationalgefühl gibt. Und auch dieses Buch wird halt eben, ich glaube, das ist inzwischen in der 13. oder 14. Auflage erschienen. Also es war auf jeden Fall extrem populär. Und so kurz als Fazit dazu, also man könnte da jetzt auch so diverse andere Beispiele anbringen, aber die Problematik besteht hier meines Erachtens nach wie vor in dieser Dichotomie von Täter und Opferschaft, also was nämlich dieses Trauma-Konzept halt so unglaublich gut nahelegt. Und die befreit halt scheinbar von der Verantwortung, sich eben auch mit eigenen Schuldverstrickungen auseinandersetzen zu müssen oder mit den Schuldverstrickungen, die es vielleicht gibt in der eigenen Family oder wie auch immer, sagen wir, im eigenen sozialen Nahumfeld. Und damit möchte ich nicht sagen, dass da Menschen nicht leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Das meine ich nicht, darum geht es nicht. Aber sozusagen in dem Moment, wenn ich diese eigene Opferschaft, also wenn die deutsche Opferschaft sozusagen immer so hochgehängt wird, dann muss sich diese andere Frage darin gar nicht mehr gestellt werden. Also quasi ganz allgemein kann eine nach Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte Transformation des Opferbegriffes festgestellt werden, durch die es zu einer Uminterpretation geschichtlicher Ereignisse gekommen ist. Hierbei vollzog sich im deutschen Sprachraum eine schleichende Passivisierung des Opfers. Diejenigen, die sich vor 1945 aktiv für Führer und Vaterland geopfert hatten, wurden nun zu durch den Faschismus unschuldigen Opfern gewordenen. Das ist so eine Analyse von mir, die hat sich viel mit diesem deutschen Opferdiskurs beschäftigt. Jetzt mache ich nochmal kurz so ein bisschen einen Sprung zu dem Traumakonzept selbst, weil es gibt sozusagen in der psychologischen Forschung, und da versuche ich jetzt mal so diesen Bogen zur Psychologie zu kriegen, gibt es halt seit vielen Jahren die Diskussion um Transgenerationalität. Also sowohl von, also insbesondere hängt sich das an Trauma auf, im NS-Kontext gibt es das auch noch in Bezug auf andere Sachen, also auf Narrative oder andere Gefühle sozusagen. Aber genau, jetzt so ganz allgemein betrachtet, ist sozusagen die Grundidee, dass sich diese Gewaltereignisse, also so, dass sich solche Gewaltereignisse auch in den nachfolgenden Generationen irgendwie wiederfinden, ja. Was ich jetzt keine besonders, spannende Erkenntnis, sagen wir mal, der Mainstream-psychologischen Forschung finde, wenn wir von einem Traumaverständnis ausgehen, was halt allgemein gesellschaftlich verortet ist, so wie wir das hier, glaube ich, alle versuchen auf diesem Panel. Aber trotzdem ist es ganz interessant, weil dieses Phänomen ist sozusagen in den neuen DSM-5, in die neuen Traumakriterien, also sagt es so ein bisschen allen was ich mit Traumakriterium meine und wenn ich von den Klassifikationssystemen spreche? Okay. Ich versuche es mal kurz. Also quasi in der Definition der Klassifikationssysteme gibt es halt sozusagen bestimmte Bedingungen, an die sagen, wenn das und das und das vorliegt, dann können wir von einer Diagnose posttraumatische Belastungsstörung sprechen. Und in dem DSM-5, das ist eins der Klassifikationssysteme, was quasi im englischsprachigen amerikanischen Raum für psychische Störungen entwickelt worden ist, dort gibt es das sogenannte Traumakriterium A. Und dieses A-Kriterium sagt halt, es muss sozusagen ein traumatisches oder ein potenziell traumatisches Ereignis vorgelegen haben, was sowas beinhaltet wie Bedrohung von Tod oder von krasser körperlicher Gewalt oder ich weiß jetzt gerade nicht so genau die 1:1 Formulierung davon. Ich weiß nicht, vielleicht, ob es Sinn macht, das vorzulesen oder. Kann das vorlesen? Es reicht jetzt die 10 dann. Ist egal, oder? Ich habe es auf DSM, aber nur auf Englisch. Naja, also. Ich glaube, einfach nur so vom Grundprinzip her, es gibt halt die Idee, so es muss ein Traumaereignis vorliegen und in dem DSM-4, also quasi in der Vorgängerversion, war es so, dass dieses Traumaereignis, dass eine Person das irgendwie erlebt haben muss, beziehungsweise irgendwie damit in Kontakt gekommen sein muss. Darunter fassen sich sowohl Katastrophen, sagen wir sowas wie Vulkanausbrüche oder nennen wir, vorhin habe ich Fukushima genannt, also irgend so technisches Versagen, als auch sowas wie Vergewaltigungen, Krieg, Folter, KZ-Haft. Und in dem neuen DSM-5 wird jetzt sozusagen dieses Kriterium erweitert, da heißt es nicht mehr, eine Person muss es erlebt haben, sondern es kann jetzt auch sein, dass sozusagen eine Person das indirekt erlebt hat, indem sozusagen eine nahe verwandte Person oder eine nahe Freundin oder ein naher Freund ein Trauma erlebt hat oder traumatisiert ist Und also unter der Bedingung, dass dieses Ereignis sozusagen wirklicher Tod oder eine Todesbedrohung war sozusagen. Also es muss irgendwie gewaltvoll gewesen sein. Und das ist so ein bisschen die neue Definition, wie das in den DSM-5 eingegangen ist. Ich finde es halt deswegen ganz spannend, weil es sozusagen wie so eine Art scheinbare Anerkennung dessen ist, dass Trauma ja irgendwie eine gesellschaftliche Dimension hat, sprich irgendwie breitere, sagen wir mal, Folgen und Konsequenzen für die Personen, die vielleicht von sowas betroffen sind. Und gleichzeitig aber findet halt diese kontextuelle Einbettung in Machtverhältnisse da drin ja überhaupt nicht statt. Also weil sozusagen an dem Konzept selber das Trauma halt irgendein Ereignis ist und diese Frage nach, wie sind Leute da drin gesellschaftlich positioniert, die wird nach wie vor nicht gestellt. Also ich werte das eher als so einen Versuch sozusagen der psychologischen Forschung anhand der Empirie zu sagen, naja, wir sehen ja, Trauma ist nicht so ganz isoliert zu betrachten, aber irgendwie versuchen wir das jetzt dann halt sozusagen über dieses Kriterium da reinzubringen. Also ich will das jetzt gar nicht nur so schlecht machen. Ich glaube, in der Praxis hat es sozusagen für betroffene Personen unter Umständen wirklich tatsächlich Vorteile, was sowas angeht wie Entschädigungszahlungen, Krankenkassenversorgung, wie auch immer, also juristische Anerkennung. Also das hat durchaus irgendwie eine praktische Relevanz, aber quasi auf so einer theoretischen Ebene finde ich das halt irgendwie ganz spannend. Diese Debatte um Transgenerationalität, jetzt kommen wir wieder so zu dem Historischen, die wurde halt ursprünglich angestoßen von jüdischen Überlebenden der Shoah. Also quasi, Nachkommenen, die quasi Forschung dazu betrieben haben oder beziehungsweise am Anfang auch von eigenen Erfahrungen berichtet haben, wie das halt ist, mit Eltern aufzuwachsen zum Beispiel, die das Konzentrationslager überlebt haben. Und sozusagen, da wurde halt eben beschrieben, dass es zu einer Ausbildung von halt psychischen Symptomen kommt im Zusammenhang mit dieser Traumatisierung der Eltern. Sowas wie eine Überlebensschuld, was Anne gerade schon angesprochen hat. Depressionen, Angstzustände oder eben auch so dieses eigene Wiedererleben von Bildern, die damit verbunden sind und so. Und seit den 80er Jahren wurde dann so das Phänomen quasi auf den dominanzdeutschen Kontext übertragen. Und da wurde sich die Frage gestellt, wie haben denn Nachkommen unter Krieg und Nazitäterinnenschaft gelitten? Und da ist sozusagen, meines Erachtens nach, gibt es da halt so ein schwerwiegendes Problem in der Art und Weise, wie diese Forschung in Deutschland entstanden ist zu diesem Thema, weil diese Forschung quasi ganz stark in so einer Parallelisierung zu den Forschungsarbeiten entstanden ist, die es gab bei Überlebenden. Das war sozusagen vom Duktus her ein bisschen sowas wie, Täter- und Opferkinder haben ja sozusagen gleiche Symptome oder haben ja auch gleichermaßen, sind die vom Krieg beeinträchtigt gewesen. So nach dem Motto, wir können uns jetzt mal den Zweiten Weltkrieg anschauen und gucken, was hat das so für psychologische Effekte auf die nachkommenden Generationen, aber quasi in der Art und Weise, wie das verhandelt wird, findet das halt ganz oft in so einer Parallelisierung statt. Und das wird sozusagen meines Erachtens nach dadurch begünstigt, dass das ganze Phänomen halt so psychologisiert ist. Also dadurch ist diese Ahistorisierung überhaupt erst möglich. Wenn wir Trauma so fassen, dass es da irgendein Ereignis gibt, was halt zu psychologischen Folgen führt, das kann man auf der einen Seite natürlich bejahen, aber auf der anderen Seite birgt es halt genau dieses Problem in sich, dass dann halt sozusagen TäterInnen und Opfer nachkommen, quasi alle unter Schuldgefühlen leiden und die Frage ist, wie kommt das denn eigentlich historisch zustande? Und es macht halt meines Erachtens nach wirklich einen essentiellen Unterschied, ob jetzt zum Beispiel das eigene Leben durch Bomben bedroht war oder so, oder ob halt quasi die eigene Existenz, also aufgrund von einem gesamtgesellschaftlichen Rassismus, Antisemitismus oder Antiromaismus oder wie auch immer, bedroht gewesen ist. Und in dieser Debatte ist halt überhaupt nicht reflektiert, dass quasi Angehörige der dominanzdeutschen Bevölkerung, dass das halt bis heute bedeutet, dass die Menschen oder wir Menschen, keine Ahnung, von strukturellen Privilegien da drin profitieren, sowohl ökonomischer Natur, als auch was den Diskurs angeht, als auch einfach sozusagen die Struktur der deutschen Gesellschaft, die ist einfach geprägt durch quasi diese dominanzdeutsche Perspektive und die ist irgendwie eine TäterInnenperspektive. Das zweite Problem, was ich in dieser Transgenerationaldebatte sehe, ist halt so eine Art passiver Determinismus. Also da wird halt ganz oft davon ausgegangen, da werden so Begriffe verwendet wie Vererbung und so. Also da werden so Gefühle vererbt, zum Beispiel halt Trauma wird vererbt und so. Und da stellt sich halt mir sofort irgendwie so diese Frage nach so Handlungsmöglichkeiten der betreffenden ErbschaftsanwärterInnen. die halt sozusagen nie in diesem Zusammenhang thematisiert wird. Also sozusagen, das wird Erinnerung und Weitergabe und so weiter, wird halt da drin überhaupt nicht als aktiver Prozess verstanden, sondern halt einfach als so eine Gegebenheit. Das ist dann halt so. Und in der psychologischen Forschung oder psychotherapeutischen Praxis hat sich das halt in den letzten Jahren irgendwie, ist dieses Thema der deutschen Opferschaft halt so sehr populär geworden. Und es geht halt auch so ein bisschen im Einklang eben mit diesen medialen Erzeugnissen, wie unsere Mütter, unsere Väter, was ich da vorhin halt kurz erklärt habe. Und so finden sich dann so beispielsweise Psycho-Workshops à la, ich muss alle 2 Jahre meinen Job hinwerfen, was hat das mit der Flucht meiner Mutter aus Pommern zu tun? Sag mal, dass das real war, das zu wissen. Das ist wirklich real, das habe ich in der U-Bahn gesehen, es war eine Veranstaltung in der Urania, 2012, kann man googeln. Auf jeden Fall ist es ja, finde ich, ein ganz spannendes Beispiel, weil es zielt halt, also so, ich finde, es zielt halt total direkt darauf ab, erstmal diesen Bezug zu der kollektiven deutschen Opferschaft erstmal herzustellen. Also der wird gar nicht erst in Frage gestellt, sondern er wird gleich so postuliert. Und damit werden noch dazu gleich aktuelle gesellschaftliche Bedingungen erklärt. Also wie beispielsweise die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Ich meine, es gibt ja durchaus andere Gründe, warum man alle 2 Jahre seinen Job hinwirft, aber da wird sozusagen gleich der Grund mitgeliefert, ja. Und dieses potenziell traumatische Ereignis wird ja total entkontextualisiert. Also quasi, wir erklären jetzt psychische Phänomene damit. Und in der psychotraumatologischen Fachliteratur ist es halt in den letzten Jahren auch zunehmend populärer geworden. Damit will ich nicht sagen, man soll sich nicht mit diesem Phänomen beschäftigen. Also ich will nicht falsch verstanden werden. So, ich finde das schon irgendwie wichtig, sich damit zu beschäftigen, was gibt es für Folgen von Krieg und so weiter. Aber da werden dann halt so sprachlich sozusagen, wird auch dort versucht, so ein bisschen diese deutsche Opferschaft oder diesen Opferstatus so zu reklamieren, indem da auch wieder so eine Parallelisierung stattfindet. Da wird halt gesprochen von Langzeitüberlebenden, von Vergewaltigungen ist da die Rede, oder von Deportationen aus den ehemaligen Ostgebieten, was halt so eine Terminologie ist, die einfach ganz klar aus der Beschäftigung mit Überlebenden der NS-Verfolgung stammt. Und dort werden plötzlich solche Begriffe angewendet, was ich halt ganz spannend finde, gerade bei dem Terminus Langzeitüberlebende von Vergewaltigung. Ich weiß, dass dieser Begriff auch sehr oft oder manchmal in so feministischen Kontexten verwendet wird, finde ich auch schwierig, aber sozusagen, ich sag mal so, in der Mainstream-Psychologie wird dieser Begriff ansonsten für Vergewaltigung eigentlich nicht so häufig verwendet. Und es ist halt ganz interessant, dass es jetzt in diesem Beispiel oder in diesem Kontext plötzlich total okay ist, diesen Begriff zu verwenden. Und generell finde ich halt... Ich verstehe das nicht. Was ist damit gemeint? Oder was ist damit gemeint? Was ist damit Kritik? Also. Naja, damit ist gemeint, also damit sind gemeint quasi Frauen, die beim Vorrücken der Sowjetarmee durch sowjetische Soldaten vergewaltigt worden sind. Meine Kritik daran ist, dass ich finde, dass es einen Unterschied macht, ob ich sozusagen, sagen wir mal, eine Vernichtungsbestrebung überlebe, also eine Vernichtungsbestrebung im Sinne von, da zielt etwas darauf ab, mein Leben auszulöschen, aus was für Gründen auch immer, oder ob ich sozusagen psychisch oder psychologisch überlebe, dass ich eine krasse Erfahrung gemacht habe. Und ich finde halt dieses, also ich finde es einfach begrifflich sehr, sehr schwierig in diesem Kontext. Dann findet sich auch da in dieser psychologischen Literatur so ein ständiger Verweis auf die Notwendigkeit von so einem Tabubruch. Also so das Thema, ja, also über quasi die Vertreibung und Bombardierung und diese Vergewaltigung, da durfte ja nie gesprochen werden in Deutschland. Und das finde ich ja deswegen ganz interessant, weil im Prinzip ist sowohl die Bombardierung von, sagen wir zum Beispiel Dresden, als auch die Vertreibung aus den Ostgebieten, als auch Vergewaltigung durch die Rote Armee sind quasi, sind Sachen, die sind präsent in Form von autobiografischer Literatur, von Filmen oder eben auch explizit antikommunistischer Propaganda, zumindest was den BRD-Kontext angeht, eigentlich auch seit den 50er Jahren. Also es wird halt sozusagen behauptet, es gäbe einen Tabubruch, worüber niemals gesprochen werden konnte, aber trotzdem ist es irgendwie medial immer präsent gewesen oder zumindest halt meinetwegen auch narrativ oder in Familien, wenn man sich diese ganzen Forschungsarbeiten zu irgendwie den Erzählstrategien über NS-Geschichte anschaut, dann taucht es immer wieder überall auf. Also das ist sozusagen so eine Form, das nochmal so, diese Opferschaft meines Erachtens nach halt nochmal so ein bisschen klarer rauszustellen. Und auch in diesen psychologischen Fachartikeln werden dann halt so die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, die werden dann halt auch immer so als Geschehnisse deklariert. Also, und da ist dann halt immer so diese Frage, was was ist denn so ein Geschehenes, wie kommt denn das Geschehenes Krieg, da gibt es ja irgendwie Individuen, die sind daran beteiligt und auch in einer bestimmten Lage und Position, in der sie sich damit, also irgendwie darin wiederfinden, so. Genau, also nochmal so als Fazit irgendwie, ne, Krieg wird hierbei, oder der Zweite Weltkrieg wird jetzt sozusagen in diesem Diskurs zu so einem ahistorischen Geschehnis und verliert dadurch irgendwie seinen Charakter als durch Menschen gemacht. Dieses scheinbare sich Ausschließen von TäterInnen und Opferschaft ermöglicht halt diese Täter-Opfer-Umkehr oder diese Entgrenzung von TäterInnen und Opferschaft. Und ich finde, zwischenmenschliche Traumata können halt nicht unabhängig von der Lage und Position der jeweils beteiligten Individuen gedacht werden. Also nicht unabhängig von Machtverhältnissen, in denen sie sich bewegen. Weil sonst werden Soldaten und, sagen wir mal, erschossene oder mit dem Tod bedrohte Menschen in einer Kriegshandlung beide gleichermaßen zu Opfern. Genau. Das war's.